Hallo? Hallo, Hund, bist du? Wer ist da? Ich bin's, Mahmut. Mahmut? Ja. Wie geht's dir, Mann? Alter, kannst du mal ernst mehr helfen? Was denn los? Ey, ich bin ja am Bahnhof gerade. Was machst du denn am Bahnhof, Digga? Hinter mir sind zwei Nazis. Wie Nazis? Die wollen mich schlagen, bitte. Ey, das sind doch nur zweimal. Bitte, bitte. Digga, Mahmut. Der hat gesagt, ich will ein Scheiß aussehen, die wollen mich schlagen, Mann. Was hast du denn gemacht? Ich hab nichts mehr davon verweigert, der will mich schlagen, also komm bitte. Das sind doch nur zwei, Mann, das schaffst du. Nee, der hat mich in die Toilette versteckt. Digga, dann geh doch einfach rauf, ruf doch die Bullen. Also ich kann dann bitte kommen. Dann ruf doch die Bullen. Hums, bitte, du musst mir helfen, ich wusste nicht, wen ich sonst anrufen soll, bitte helf mir. Ja, ich bin doch gerade on air, Digga. Bitte. Das sind doch nur zwei, Mann, hau die weg, Digga. Bitte komm. Hä? Bitte. Digga, hau die doch weg, ruf doch die Polizei, die kommen dann zum Bahnhof hin. Da sind... Ey, Mahmut. Schnell, die kommen gleich hin, Alter, ohne Scheiße, bitte. Verzweifle nicht, Bruder. Aber das sind doch nur zwei, ruf doch die Bullen, dann kommen die schnell. Ich hab schon Polizei angerufen. Ja, und? Und ich bin Mahmut und haben sie zwei Nazis hat aufgelegt. die haben aufgelegt? Bitte komm, bitte. Darum's bitte, ich kann nicht mehr. Wo bist du denn jetzt? Komm doch gerade. Ich bin zu Hause, Mann. Bitte helf mir. Darum's bitte. Oh. Ja, das war der Mahmut. Schöne Grüße an ihn nochmal. Lol, was geht denn bei dem, Alter?